wat insgehaald en dan die melk, ja. Ja, ja, ja, wie? Dit. Nicht ernst zu nehmen. Es kann so sein, dass ihr uns falsch versteht. Und es kann Probleme geben. Ja, ja, ja, wir sind so wie wir sind.